الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلق الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geehrte Geschwister, ich wollte euch und mich an eine Sunna erinnern vom Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, die er sallallahu alaihi wasallam Ali radiyallahu anhu und Fatima radiyallahu anha empfahlen. Nämlich, wenn sie zu Bett gehen, dass sie sagen, also vorm Schlafen, 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah und 34 Mal Allahu Akbar. Und ihr wisst, Barakallahu fikum, mindestens kriegt man für eine Tat, wenn sie aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala ist, eine zehnfache Belohnung. Und Allah azza wa jal kann einem mehr als eine zehnfache Belohnung geben, sogar 700-fach und mehr. Und das subhanallah, wenn du einmal subhanallah sagst. Und wie gesagt, wir hatten schon mal darüber gesprochen, es hat gewaltige Vorzüge. Und nur damit man weiß, was man sagt, wenn man sagt subhanallah, dann sagt man, gepriesen sei Allah, frei von allen, Mängeln und Unvollkommenheiten in Bezug auf sein Wesen, auf seinen Namen, auf seine Eigenschaften und Taten. Und wenn du sagst Alhamdulillah, dann lobst du und dankst Allah Azza wa Jal mit Liebe, Verehrung, Hochschätzung und Respekt. Ja, aufgrund seines vollkommenen Wesen, Taten, Namen und Eigenschaften. Und wenn du sagst Allahu Akbar, dann bist du dir bewusst, nichts ist größer als Allah. Nichts ist größer als Allah. Und du kannst dir Allah, seine Gewaltigkeit in seinem Wesen, in seinen Taten, in seinen Namen, in seinen Eigenschaften nicht vorstellen. Allah ist gewaltiger und größer und erhabener als alles. Und er ist der Schöpfer von allem, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er sagt, kun fayakun, zwei Buchstaben, kun, sei, im Deutschen drei, im Arabischen zwei. So sagt der kun fayakun, sei und es ist. Das ist die Macht Allahs. Wenn er will, zerstört er alles und sagt kun und es ist wieder da. Er, subhanahu wa ta'ala, der die sieben Himmel und Erden erschaffen hat. Und er ist größer als alles, subhanahu wa ta'ala. Mächtiger als alles. Er ist der Allmächtige, der Allstarke, subhanahu azza wa jal. Der Allversorger von alles und jedem. Der Schöpfer, der Herrscher, der Lenker von allen Angelegenheiten. Das sind einige Bedeutungen von Allahu Akbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben, dass wir diese Sunnah praktizieren und möge Allah es von uns annehmen, sodass er uns mehr Erfolg gibt, mehr gute Taten zu machen. Denn einige Gelehrte sagten, das Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir die gute Tat angenommen hat, ist, dass er dir ermöglicht, noch eine gute Tat zu verrichten für ihn, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns das ermöglichen, bis zu dem Tag, an dem wir ihn treffen, und er ist mit uns zufrieden. Und wir bitten Allah, dass er unsere Herzen nicht abschweifen lässt, nachdem er uns recht geleitet hat, denn er ist der Allerbarmer, der Barmherzige, der Schenkende, subhanahu wa ta'ala, derjenige, der die Herzen wendet, wie er möchte. Möge Allah unsere Herzen auf den Islam befestigen, uns leben lassen als Muslime und sterben lassen als Muslime und auferwecken lassen als Muslime mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und mit ihm in Firdaus al-A'la eintreten dürfen, ohne Strafe und Abrechnung. Amin ya Rab. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam.